Niemandsland, hallo. Sturzbachartiger Regen krachte heute am frühen Mittag auf die Stadt nieder. Das Wasser rannte in Sturzbächen dann zum Meer hinunter, die Straße Via Laietana und alle Hügel und Abhänge und die Ramblas. Niemandsland 91.4 FM auf Contrabanda in Barcelona. Ein freies Radio für jedermann und jede Frau. Ich möchte dieses Niemandsland mit der Geschichte eines kleinen Jungen beginnen, der am liebsten Mundharmonika spielte, als er 4 Jahre alt war. Dann ging er zur Schule, das war Mitte der 1950er Jahre, und der kleine Junge erregte dort die Aufmerksamkeit einer Sozialarbeiterin, weil er immer einen Besen bei sich trug, um damit eine Gitarre zu imitieren. Die Sozialarbeiterin schrieb einen Brief an die Schulleitung, in dem sie um eine Schulfinanzierung für unterprivilegierte Kinder bat und darauf bestand, dass ein Verzicht auf eine Gitarre bei dem kleinen Jungen psychologische Schäden verursachen könnte. Vielleicht haben einige schon gemerkt, um wen es sich handelt. Es handelt sich um Jimi Hendrix, der kleine Junge mit dem Besen in der Horace Mann Grundschule in Seattle. Und das ist nachher unter anderem dabei rausgekommen. Musik ist Religion für mich. Auch im Jenseits wird es Musik geben. Jimi Hendrix. Vor über 60 Jahren eröffnete Jimi Hendrix neue Klangwelten in der populären Musik. Der US-amerikanische Rockmusiker Jimi Hendrix starb am 18. September 1970 in London infolge übermäßigen Rauschmittel- und Drogenkonsums. Geboren wurde er am 27.11.1942 in Seattle, Washington. Er durchbrach virtuos alle Konventionen des E-Gitarrenspiels, entlockte dem Instrument Töne sogar mit Zähnen und Zunge und gilt als einer der einflussreichsten Rockmusiker. Bei den Hits Hey Joe von 1966 und Purple Haze von 1967 mit der Gruppe The Jimi Hendrix Experience fügte er Rückkopplungsgeräusche in Soli ein und verband Gitarreverstärker sowie Effektgeräte zu einem neuartigen Instrument. Mit diesem innovativen Sound kam der Begriff Rockmusik erst auf, um die Verwischung stilistischer Grenzen und die von Hendrix entschlossenen neuen Klangwelten zu beschreiben. Die Alben Are You Experienced, Axis Bold as Love und Electric Ladyland gelten als Meilensteine der Rockmusik. 1968 gründete Hendrix die Band of Gypsies. Zu seinen berühmtesten Auftritten zählen die beim Monterey Pop Festival 1967 und in Woodstock 1969, wo seine elektronisch zerfetzte Version der US-Nationalhymne von Hunderttausenden als Absage an den American Way of Life begriffen wurde. The time I burned my guitar, it was like a sacrifice. You sacrifice the things you love. I love my guitar. Als ich meine Gitarre verbrannte, war das wie ein Opfer. Man opfert die Dinge, die man liebt. Ich liebe meine Gitarre. Jimi Hendrix. Ich gebe zu, dass Drogen unsere Musik beeinflussten. Ob wahr oder nicht wahr. Wir dachten, dass wir ordentlich zugedröhnt sein mussten, um ordentlich zu spielen, bis wir schließlich nichts mehr zu geben hatten. Als Hendrix 1957 seinem Vater bei einem Nebenjob half, fand er eine Ukulele unter dem Müll, den sie aus dem Haus einer älteren Frau holten. Sie sagte ihm, dass er das Instrument, das nur eine Seite hatte, behalten könne. Er lernte nach Gehör, spielte einzelne Töne und folgte den Liedern von Elvis Presley. Als Jugendlicher begann er sich für Rock'n'Roll zu begeistern. Im Sommer 1957 erwarb sein Vater für $5 eine gebrauchte akustische Gitarre, auf der der Linkshändige, die Saiten verkehrt herum aufziehende Hendrix mit seiner ersten Band The Velvet Tones eine kurze Zeit spielte, bis er eine elektrische Gitarre, die Supro Ozark 1560S, geschenkt bekam und sich auf diese konzentrierte. Diese Gitarre spielte er auch in seiner zweiten Band, den Rocking Kings. Wir gedenken seiner hier im Niemandsland und grüßen alle Jimi Hendrix-Fans in aller Welt. Wir erinnern auch an seine zunehmende Drogenabhängigkeit. In den letzten Jahren vor seinem Tod 1970 hatte Jimi Hendrix Drogenkonsum massiv zugenommen. Als Konsequenz hatte insbesondere sein Auftreten auf den letzten Konzerten sehr gelitten. Er verlor an Bodenhaftung, lieferte unter dem Einfluss von Drogen teilweise katastrophale Konzerte ab und verfiel im Anschluss daran immer häufiger in Depressionen. Nach seinem Auftritt auf dem Love and Peace Festival auf der Ostseeinsel Fehmarn kehrte er ausgelaugt und nervlich zerrüttet nach London zurück. Zitiert nach Corinna Watschke, Porträt Jimi Hendrix, kein Blumenkind mit Love-Sprüchen. Memento vom 27. September 2007 im Internetarchiv in Planet Wissen, Juli 2007. Das Neueste von der Coronavirus-Front aus Deutschland. Da ist die Situation mittlerweile so, dass man gar nicht zufrieden ist mit den bisherigen Erfolgen. In Deutschland verläuft die Corona-Pandemie bislang glimpflicher als in anderen Ländern. Virologe Drosten warnt jedoch davor, sich auf diesem Zwischenerfolg auszuruhen. Zitat: Wir haben nichts besonders gut gemacht, wir haben es nur früher gemacht, sagt er und stimmt auf einen schwierigen Herbst ein. Der Berliner Virologe Christian Drosten sieht Deutschland in der Corona-Pandemie noch nicht ausreichend für die kommende Zeit gewappnet. Wir müssen, um die Situation in den kommenden Monaten zu beherrschen, Dinge ändern, sagte er im Vorgriff der im Oktober anstehenden Gesundheitskonferenz World Health Summit. Die Pandemie wird jetzt erst richtig losgehen, auch bei uns. Pragmatische Entscheidungen seien nötig, sagte Drosten dem World Health Summit zufolge. Es werden schon Festtagsreden auf den deutschen Erfolg gehalten, aber man macht sich nicht ganz klar, woher er kam. Er gehe schlichtweg darauf zurück, dass Deutschland ungefähr 4 Wochen früher reagiert habe als alle anderen Länder. Wir haben mit genau den gleichen Mitteln reagiert wie andere. Wir haben nichts besonders gut gemacht. Wir haben es nur früher gemacht, erklärte der Leiter des Instituts für Virologie der Charité. Wir waren nicht deshalb erfolgreich, weil unsere Gesundheitsämter besser waren als die französischen oder weil unsere Krankenhäuser besser ausgestattet sind als die italienischen, so Drosten weiter. Wenn man das jetzt überträgt in den Herbst, dann muss man sich natürlich klar machen, dass wir auch weiterhin nichts besser machen können als andere, sagte Drosten. Deutschland müsse viel differenzierter und genauer auf die Entwicklungen im Ausland schauen. Wir müssen aufhören, uns über so Dinge wie Fußballstadien zu unterhalten. Das ist wirklich komplett irreführend. Im Moment wisse niemand genau, wie die Pandemie weiter verlaufen werde. Es gebe die Möglichkeit, dass das Ganze nicht mehr so gut zu beherrschen sei und dass die Wissenschaft beispielsweise mit der Verfügbarkeit von Impfstoffen einfach zu langsam gewesen ist. Erst am Ende werde klar sein, wie sich die Wissenschaft geschlagen habe. Denn diese Pandemie ist ja erstmal kein wissenschaftliches Phänomen, es ist eine Naturkatastrophe. Klar müsse auch sein, dass die Zulassung eines Impfstoffs nicht sofort die Lösung des Problems bedeute, sagte Drosten. Zunächst müsse die Priorität bei Risikogruppen liegen. Neben der zu erwartenden Verteilungskompetition ist es auch gar nicht so einfach, so viele Vakzinedosen in Flaschen abzufüllen und die dann auch zu verimpfen, erklärte er. Deswegen ist das schon eine Unternehmung für das ganze Jahr 2021. Compañero, compañera de la Revolución, el comandante ha muerto. Pero sigue entre nosotros, en nuestros corazones. Y viva la radio contrabanda. Y viva Niemandsland. Vor 2 Tagen erst erhielt Star-Virologe Christian Drosten einen Preis für seine gute Kommunikation. Hören wir in diese Preisverleihung einmal rein. Natürlich über Ihre Kommunikation sprechen, gar keine Frage, weil das ist etwas, was irgendwie Sie ja hier auch heute eingeladen haben, weswegen wir Sie auch gleich auszeichnen wollen. Aber wir können natürlich mit dem Popstar der Virologen, der jetzt hier unter uns ist, nicht sprechen, ohne auch über die aktuelle Lage zu sprechen. Insofern, finde ich, müssen wir ein kurzes Update von Ihnen einholen und erlauben uns das eigentlich. Und uns interessiert hier, glaube ich, alle, wo stehen wir heute? Wenn man sich die Zahlen anschaut in den vergangenen Wochen, eigentlich stabil. Heute Morgen hat der eine oder andere vielleicht gesehen, sind sie wieder hochgekommen, ob das an einem Ferienende in Bayern oder woran auch immer liegt. Aber wie schätzen Sie die derzeitige Lage ein und was ist Ihre Erkenntnis der vergangenen Monate? Also das, was man im Moment sieht, also heute Morgen zum Beispiel 2200 neue Fälle, das ist schon nicht so eine beliebige Schwankung, sondern wir sind jetzt wieder im Anstieg. Über den Sommer, also über den August zum Beispiel, hatten wir ja so ein kurzes An- und wieder Abschwellen. Das kommt mit großer Sicherheit daher, dass das die importierten Infektionen waren, die in Deutschland nicht weitergegangen sind. Die sind also in der PCR bemerkt worden in der Testung, aber die haben nicht zur Weiterübertragung geführt. Warum ist das so? Das ist deswegen so, weil ein jetzt diagnostizierter Fall in seinem Informationswert eigentlich nicht derjenige ist, der die Krankheit weiterträgt, sondern ein Indikator für das Cluster, in dem er sich infiziert hat, in der Vergangenheit, eine Woche in der Vergangenheit. Und bei diesen Reiserückkehrern liegt das Cluster im Ausland. Darum ist der Informationswert eines diagnostizierten Reiserückkehrers für die deutsche Epidemieentwicklung sehr, sehr gering, also fast null, während aber jetzt die neu diagnostizierten Fälle deutsche Infektionen sind in Deutschland aufgetretene Infektionen und da ist im Hintergrund ein unerkanntes Cluster. Das heißt, wir müssen uns eigentlich jetzt so darauf einstellen, dass das, was wir sehen, der Beginn einer Inzidenzzunahme ist, die man irgendwann auch dann wieder kontrollieren muss. Und da wird, glaube ich, die größte Herausforderung in den nächsten Wochen liegen, auch in der Kommunikation. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das auch von der Kommunikationsseite, auch im Gesundheitsbereich, noch nicht ganz erkannt ist, welche Schwierigkeit da kommt. Und zwar, wir testen ja jetzt viel mehr als damals im März. Wir hatten zu der Zeit im März auf dem Gipfel der ersten Welle, wenn man so ausdrücken will, am Tag 6.000 Neudiagnosen, die gemeldet wurden. Wenn jetzt demnächst 6.000 Neudiagnosen gemeldet werden, ist das aber nicht dasselbe, weil wir viel mehr testen. Also wir müssen uns das vorstellen, so mit einem Faktor 3 bis Faktor 5 multipliziert. Und das ist in der Öffentlichkeit noch gar nicht kommuniziert worden. Das heißt, die Leute, die die Zeitung lesen, die werden dann denken, das ist ja jetzt wie im März. was ist denn jetzt los? Jetzt müssten wir ja logischerweise, wie im März, auch wieder einen Lockdown machen. Müssen wir nicht, aus mehreren Gründen. Erstens, wir zählen viel empfindlicher. Zweitens, wir haben jetzt jüngere Leute, die nicht schwer krank werden. Aber es heißt eben drittens auch keine Entwarnung. Und das ist ja diese Schwierigkeit in dieser ganzen Kommunikation. Es hat da alles nicht nur zwei Seiten, sondern manchmal drei und vier. Das war die Gruppe Knorkator bzw. deren Kinder. Eine handfeste Kritik an den Eltern, an den Vätern, die von den Kindern verlangen, dass sie das schaffen, was sie selber nicht hingekriegt haben. Berühmte Leute zu werden, vielleicht berühmte Musiker, berühmte Fußballstars, berühmte Wissenschaftler, Erfolg zu haben, viel Geld zu verdienen, Popstars zu werden. Kommen wir zu einem anderen Thema. Asymmetrische Berichterstattung steht jetzt auf dem Programm. Das heißt, es wird in der Presse und in den Medien mit zweierlei Maß gemessen. Es gibt unsere tollen Diktatoren und es gibt die bösen Diktatoren. Es ist ein Unterschied, ob Typen wie Boris Johnson das Gesetz brechen oder ob ein Mann wie Nicolas Maduro das tut. Was wäre, wenn eine iranische Drohne über Washington abgeschossen würde? Überlegen wir das mal. Und hier ist Monde Diplomatique mit einem neuen Podcast. Asymmetrische Berichterstattung. Im Niemandsland. Wir befinden uns in der Woche zwischen dem 21. und dem 28. September 2020. Herbst im Niemandsland. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Asymmetrische Berichterstattung von Serge Halimi und Pierre Imbert. Man stelle sich vor, Eine iranische Drohne würde über Florida abgeschossen oder ein paar Kilometer vor der US-Küste. Niemand würde über den exakten Abschussort diskutieren, vielmehr würden sich alle fragen, was diese Drohne dort zu suchen hatte, 11.000 Kilometer entfernt von Teheran. Als Iran am 20. Juni eine US-Drohne zerstörte, entweder knapp außerhalb der Landesgrenze, Pentagon-Version, oder innerhalb des iranischen Luftraums, Teheran-Version, fragte kaum jemand nach der Legitimität der US-amerikanischen Militärpräsenz am Golf. Diese asymmetrische Berichterstattung der westlichen Medien, die sich daran orientiert, ob das Land, das internationales Recht verletzt, eine liebe Demokratie oder ein böser autoritärer Staat ist, löst heute keinerlei Widerspruch mehr aus. Wenn man in der aktuellen Eskalation zwischen Washington und Teheran den Iran permanent als atomare oder sonstige Bedrohung darstellt, vermittelt man die Botschaft, dass man ihn angreifen müsse, warnt Gregory Shapek. Der Medienwissenschaftler an der Gulf Humber Universität in Toronto weist darauf hin, dass das Gegenteil der Wahrheit viel näher ist, dass nämlich die USA den Iran bedrohen und nicht umgekehrt. Schließlich sei es die Regierung in Washington, die mit ihren Sanktionen die iranische Wirtschaft zugrunde richtet und damit den Zugang der Bevölkerung zu Nahrungsmitteln und Medikamenten einschränkt. Und die, so Shapek weiter, das Land mit Militärbasen sowie See-, Land- und Luftstreitkräften eingekreist hat, wogegen Iran den USA nichts Vergleichbares angetan hat. Diese ungleiche Behandlung, die spontan die Großmacht USA begünstigt, stützt sich vor allem auf ein selektives Gedächtnis. Ein Gemisch aus politisch induziertem Vergessen und von den Medien transportierte Lügen, die auf Auslassungen basieren. Wer erinnert sich im Westen etwa noch an Flug 655 der Iran Air? Am 3. Juli 1988 zerstörte der US-Kreuzer USS Vincennes, während er in iranischen Hoheitsgewässern patrouillierte, ein Linienflugzeug mit 290 Passagieren an Bord, das auf dem Weg nach Dubai war. Zunächst bestritten die USA, für den Abschuss verantwortlich zu sein, dann erklärte Washington, die Vincennes habe sich in internationalen Gewässern befunden und man habe den iranischen Airbus mit einem Jagdflugzeug verwechselt, weil er auf bedrohliche Weise auf den US-Kreuzer zugeflogen sei. Beides Lügen, wie sich später herausstellte. Am Ende äußerte die US-Regierung ihr tiefes Bedauern über den Vorfall und zahlte 61,8 Millionen Dollar Entschädigung an die Familien der Opfer. Jenseits von Iran geriet diese Geschichte schnell in Vergessenheit, während ein ganz ähnlicher Vorfall, obwohl früher geschehen, noch lange im westlichen Gedächtnis haften blieb. Am 1. September 1983 schoss ein russisches Sukhoi-Jagdflugzeug eine Boeing 747 der Korean Airlines KAL ab, die sich mit 269 Passagieren an Bord auf dem Weg von Seoul nach New York befand. Mitten im Kalten Krieg war das Flugzeug nachts aus Versehen von seiner Route abgekommen und in den sowjetischen Luftraum eingedrungen, direkt über sensiblen Militäranlagen. Der Kreml erklärte, man habe die zivile Maschine mit einem Spionageflugzeug verwechselt. Beide Dramen, sowohl der Abschuss des koreanischen wie des iranischen Flugzeugs, sind ausreichend dokumentiert, also gut zu vergleichen. Deshalb kann uns die unterschiedliche Berichterstattung über die Flüge KAL 007 und Iran Air 655 Aufschluss darüber geben, wie stark ideologisch beeinflusst die westliche und insbesondere die US-Presse ist, obgleich letztere in der ganzen Welt als Vorbild gilt. Am Tag nach dem Abschuss der Boeing 747 durch die russische Luftwaffe hieß es im Editorial der New York Times, 2. September 1983, unter dem Titel »Mord in der Luft«: »Es kann keine Entschuldigung geben, wenn ein Land, ganz gleich welches, ein harmloses Linienflugzeug abschießt.« 5 Jahre später, nach dem Abschuss des Iran Air Flugzeugs durch die USS Vincennes, war eine solche Entschuldigung auf einmal möglich. »Auch wenn das Ereignis schrecklich ist, es war ein Unfall«, hieß es im Editorial derselben Zeitung am 5. Juli 1988. Man kann sich nur schwer vorstellen, wie die Navy ihn hätte verhindern können. Die New York Times lud ihre Leserschaft zu einem waghalsigen Gedankenexperiment ein. Man möge sich an die Stelle von Captain Rogers versetzen, der den Abschussbefehl gegeben hatte. Dem könne man schwerlich einen Vorwurf machen. Vielmehr liege die Verantwortung, so die große liberale Tageszeitung, auf beiden Seiten. Auch der Iran ist verantwortlich, wenn er zivile Flugzeuge in die Nähe eines Kampfgebietes fliegen lässt, zumal er diese Auseinandersetzung selbst provoziert hat. 3 Jahre nach dem Abschuss erschien eine vergleichende Studie des Politikwissenschaftlers Robert Entman, der die unterschiedliche Darstellung beider Fälle in den US-Medien herausgearbeitet hat. Im Fall des sowjetischen Angriffs betonten sie den moralischen Bankrott und die Schuld der Nation, die den Schuss abgefeuert hatte. Im zweiten Fall redeten sie dagegen die Schuld klein und betonten die Komplexität von Militäroperationen, bei denen moderne Technologie eine Schlüsselrolle spielt. Dass mit zweierlei Maß gemessen wurde, wird auch daran deutlich, wie wichtig das jeweilige Ereignis genommen und mit welchem Vokabular es dargestellt wurde. Und was man über die Opfer lesen konnte. Über das koreanische Flugzeug berichtete die Presse in den ersten beiden Wochen nach dem Abschuss 2 bis 3 Mal häufiger als im Fall des iranischen Flugzeugs. Auf 51 Seiten in Time Magazine und Newsweek, KAL, auf 20 Seiten über Iran Air. 286 Artikel in der New York Times über KAL, 102 über Iran Air. Nach dem sowjetischen Angriff überschlugen sich die Schlagzeilen vor Empörung. Mord in der Luft, ein unbarmherziger Hinterhalt. Newsweek, 13. September 1983. Schießen, um zu töten, Gräueltat in der Luft. Die Sowjets schießen ein ziviles Flugzeug ab. Time Magazine, 13. September 1983. Warum Moskau das tat? Newsweek, 19. September 1983. Als die tödliche Rakete das Sternenbanner trug, klang das auf einmal ganz anders. Von einer Gräueltat war nicht mehr die Rede, schon gar nicht von einer absichtlichen Tötung. Der Modus wechselte vom Aktiv ins Passiv. Warum es geschah, titelte Newsweek am 18. Juli 1988. So als gäbe es für die Tat keinen Urheber. Das Time Magazine setzte lieber die russische Mars-Mission auf die Titelseite und berichtete nur auf den Innenseiten über den Abschuss. Unter der Überschrift »Was am Golf schief ging«. In den Artikeln der Washington Post und der New York Times lauteten die häufigsten Adjektive über den Sowjetabschuss brutal, barbarisch, absichtlich, kriminell. Der Abschuss durch ein US-Kriegsschiff war dagegen irrtümlich, tragisch, verständlich, gerechtfertigt. Selbst der Blick auf die Opfer war je nach Täter entweder trauerumflort oder sachlich. Im einen Fall waren unschuldige Menschen oder geliebte Menschen mit ergreifenden persönlichen Geschichten umgekommen, im anderen Fall war die Rede von Passagieren, Reisenden oder Menschen, die gestorben sind. Solche journalistischen Automatismen tragen ebenso viel zur Desinformation bei wie eindeutige Lügen. Nur dass eben die Analyse transatlantischer Vorurteile längst nicht so hip ist wie die von Fake News. Den Iran zu hassen und die Lügen des Pentagon zu verbreiten, hat bisher noch keiner Journalistenkarriere geschadet. »Die Perser lügen wie die Teppichhändler«, schrieb Richard Cohen, prominenter Leitartikler der Washington Post, am 29. September 2009. Und Bret Stephens, der Barack Obamas Atomabkommen mit Iran als schlimmer als München bezeichnet hatte, The Wall Street Journal, 25. November 2013, ist heute Star-Kolumnist der New York Times. Selbst als der Washington Post-Kolumnist Jamal Khashoggi im Oktober 2018 mit einer Säge zerstückelt wurde, vermochte das die Lobhudeleien an die Adresse der Saudis, der Erzfeinde Irans, nicht zu stoppen. Sogar im öffentlich-rechtlichen Sender PBS, wo es als anrüchig gilt, wenn man den aktuellen US-Präsidenten seinem Amtsvorgänger vorzieht, wird diese Regel nicht mehr beachtet, sobald es um Iran geht. Präsident Obama hatte gehofft, der Iran werde sich mäßigen und ein anständiges Mitglied der Völkerfamilie werden. Er hat sich vollkommen getäuscht, heißt es in einem Kommentar vom 11. Mai 2018. Der Satz stammte von dem Star-Kommentator David Brooks, der Iran als völkermörderischsten Staat der Erde bezeichnete, der Gewalt und Terror auf der ganzen Welt verbreite. Deshalb befand Brooks, Trump hat recht, wenn er dagegen hält. Vielleicht versteht er solche Leute besser als Menschen mit einer tollen akademischen Karriere. Das klingt plausibel. Wenn man die öffentliche Meinung auf einen Krieg vorbereiten will, ist es besser, nichts von der Geschichte oder Zivilisation des betroffenen Landes zu verstehen. Serge Halimi und Pierre Imbert sind Mitglieder der Pariser Redaktion. Aus dem Französischen von Sabine Jainski. Niemandsland ist ein Programm in Alemany de Contrabanda FM 91.4, que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Dadurch kriegt die Szene Licht. Und wenn später alles gut geht, na, dann bringen wir uns Glück. Falls es mit uns mal nicht mehr läuft, fordern wir es vielleicht zurück. Es kommen dunkle Tage, blind tasten wir voran. Wir versuchen es mit Worten, es wird kompliziert. Und dann reden wir alles kurz und klein, also fall nicht auf mich rein. Vielleicht schenke ich dir auch Blumen und erzähl dir, was ich fühle. Komm ich mal mit leeren Händen, weißt du, warum bist du so kühl? Schenk ich dir mein ganzes Herz, irgendwann wär's nicht genug. Und so geht es immer weiter, wir würden nicht mehr aus uns klug. Dann gibt es viele dumme Fragen, warum hast du das getan? Und dann höre ich mich sagen, ich passe nicht in deinen Plan. Nachher sind wir doch allein, also fall nicht auf mich rein. Vielleicht hätten wir auch mehr drauf, aber eins ist sonnenklar, für das, was wir eigentlich suchen, sind wir schwer vermittelbar. Ein Karussell in jedem Garten, das sich langsam rückwärts dreht. Und Menschen, die auf jemanden warten, der sagt, es sei noch nicht zu spät. Die vielen ungesagten Worte und der ungeküsste Kuss, die ganzen unbesuchten Orte, das letzte Winken aus dem Bus, ein letzter Blick ohne Theater, das hab ich alles schon gesehen. Und deshalb werden wir auch beide zusammen keine Runde drehen. Ich habe es so oft schon gelebt, all mein längst verlorenes Glück, das noch in Fetzen an mir klebt. Eigentlich will ich nur sie zurück. Also lass es lieber sein. Ich bin ganz gut allein. Besser, du fällst nicht auf mich rein. Thank you. confesó. Júrate lo verma todo. Vielleicht hätten wir auch mehr drauf, aber eins ist sonnenklar, für das, was wir eigentlich suchen, sind wir schwer vermittelbar. Ein Karussell in jedem Garten, das sich langsam rückwärts dreht, und Menschen, die auf jemanden warten, der sagt, es sei noch nicht zu spät. Die vielen ungesagten Worte und der ungeküsste Kuss, die ganzen unbesuchten Orte, das letzte Winken aus dem Bus, ein letzter Blick ohne Theater, das hab ich alles schon gesehen. Und deshalb werden wir auch beide zusammen keine Runde drehen. Ich habe es so oft schon gelebt, all mein längst verlorenes Glück, das noch in Fetzen an mir klebt. Eigentlich will ich nur sie zurück. Also lass es lieber sein. Ich bin ganz gut allein. Besser du fällst nicht auf mich rein. Also lass es lieber sein. Ich bin ganz gut allein. Fall nicht auf mich rein. Wunderschönes Stück von Stefan Gwildis mit der NDR Big Band von dem Album Das mit dem Glücklichsein von 2013. Die Arrangements sind fantastisch, übrigens zusammengestellt von Jörg Achim Keller. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 176. Krieg und Kollektivierung. No pasarán. Pasaremos. 19 de junio de 1933. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios, es toda España. Los bravos hombres del pueblo. Spanien 1936. Am 23. Juli waren republikanische Milizen von Barcelona ausgezogen, um Zaragoza zu erobern. Doch kamen sie nicht näher als 20 Kilometer an die Stadt heran. Hier sollte sich der Frontverlauf zunächst stabilisieren. Wie George Orwell in Mein Katalonien beschrieb, konnten die Milizionäre von hier aus nachts die Lichter der Stadt sehen, die nur wenige Tage zuvor eine Hochburg des Anarchismus gewesen war. Im Hinterland Aragoniens erfolgte nun ebenfalls eine breit angelegte Kollektivierung der Landwirtschaft und der Produktionsmittel, ohne dass hier ein hoher gewerkschaftlicher Organisationsgrad bestanden oder eine ausgeprägte vorrevolutionäre Stimmung existiert hatten, weshalb die Maßnahmen auch von den Milizen erzwungen wurden. Der Consejo de Aragón wurde durch die CNT wiederum zur Sicherung des Herrschaftsgebietes in Aragonien und zur Umsetzung der sozialen Revolution ins Leben gerufen. Nachdem aber die Kollektivierungen auf lokaler Ebene in der Regel dazu führten, dass die Vermarktungskanäle gerade zu einem Zeitpunkt unterbrochen wurden, in dem eine kriegsbedingte Planwirtschaft am dringendsten war, stand der Consejo allerdings vor dem Dilemma, aufgrund der kriegswirtschaftlichen Erfordernisse übergeordnete Lenkungsmaßnahmen einzuführen, die dem anarchistischen Prinzip widersprachen. Schließlich sollte kein Weg an Wirtschaftszentralisierung und Interventionismus vorbeiführen, insbesondere in jenen Industriezweigen, die von regionaler oder überregionaler Bedeutung waren. Dramatisch waren auch die Konsequenzen des Prinzips der lokalen Autonomie in der Region Valencia, nachdem die Versuche übergeordneter Organe, die lokalen Organisationen zu kontrollieren, immer wieder gescheitert waren. Dies wiederum hatte zur Folge, dass gerade die Produktion der regionalen Exportwaren wie Reis und Orangen, die eine wichtige Deviseneinnahmequelle darstellten, drastisch zurückgingen. Damit erwies sich, dass die Durchsetzung der sozialen Revolution auf lokaler Ebene außerordentlich problematisch war, wenn gleichzeitig gewaltige Kriegslasten getragen werden mussten. Die Versorgung der Bevölkerung sollte somit zu einer der zentralen Herausforderungen für die republikanische Regierung werden, zumal sich in ihrem Herrschaftsgebiet die größten Städte des Landes befanden. Repression und Gräuel wurden auch im republikanischen Herrschaftsgebiet in den ersten Kriegsmonaten zu einem kennzeichnenden Erscheinungsbild. Schnell gebildete revolutionäre Verteidigungskomitees reinigten ihren Herrschaftsbereich von all jenen Kräften, die sich gegen die Revolution richteten. So überrollte eine Welle von Gewalt Kleriker, Phalangisten, Großgrundbesitzer, kurzum alle, die verdächtigt wurden, mit den Aufständischen zu sympathisieren. Kirchen und Klöster wurden niedergebrannt. In Malaga hatte die Arbeiterschaft plündernd Besitz von den Häusern wohlhabender Bürger ergriffen. Auf einem der Hauptplätze der Stadt wurde das Monument des Marquis von Larios als Symbol für die besitzende Oligarchie demontiert, ins Meer geworfen und durch ein Denkmal für die Arbeiterschaft ersetzt. Über 2500 Menschen fielen hier der revolutionären Gewalt zum Opfer. Der Anarchist Juan García Oliver, der im November 1936 zum Justizminister ernannt worden war, rechtfertigte diese Art von Gewalt. Jeder Einzelne entwickelte und setzte sein eigenes Gerechtigkeitsempfinden um. Manche bezeichnen dies als rechtlose Entführung und Ermordung von Personen, doch ich stehe auf dem Standpunkt, dass es sich um Gerechtigkeit handelte, die im Angesicht des Fehlens jeglicher ordentlicher Rechtsorgane direkt durch das Volk ausgeübt wurde. Die Entfesselung der Gewalt war vor allem als Folge des Machtvakuums nach dem Zusammenbruch jeglicher zentralstaatlicher Ordnung möglich geworden. Die Ordnungskräfte wie Guardia Civil waren unter diesen herrschaftsfreien Umständen nicht in der Lage einzugreifen, sofern sie nicht selbst durch die aufgebrachten Massen entwaffnet oder gar gelyncht worden waren. Die Gewaltausschreitungen waren in den Anfangsmonaten trotz aller Versuche der Zentralregierung, sie einzudämmen, vor allem im Angesicht der Internationalisierung des Konfliktes, des großen Medieninteresses an den Vorgängen und aus Sorge vor negativen Folgen im Ausland, unkontrollierbar gewesen. Gleichwohl fand aber auch im republikanischen Herrschaftsbereich eine gezielte Repression des Gegners statt. So erfolgten im November 1936 in Madrid im Angesicht des Angriffs auf die Hauptstadt groß angelegte und koordinierte Massenerschießungen. Um zu verhindern, dass die in den ersten Tagen des Bürgerkrieges inhaftierten nationalistisch gesinnten Militärs bei der Erstürmung der Stadt die Reihen Francos weiter stärkten, wurden sie im Verantwortungsbereich des damals 21-jährigen späteren Führers der spanischen kommunistischen Partei PCE, Santiago Carrillo, als Beauftragter für die öffentliche Ordnung und Sicherheit innerhalb der Verteidigungsjunta liquidiert. Schätzungsweise 2000 Gefangene wurden auf Lastwagen gebracht und außerhalb Madrids in Paracuellos del Jarama und Torrejón de Ardoz ermordet. In Madrid setzte damals zudem eine Welle der Säuberungen durch die entstehenden kommunistischen Checkers ein. Aus Angst um ihr Leben flohen Tausende in ausländische diplomatische Vertretungen oder versteckten sich in den Wohnungen unverdächtiger Freunde. Nach Angaben von Antonio Montero wurden insgesamt 6.832 Kleriker und Ordensmitglieder, jeder fünfte Weltgeistliche und jeder siebte Ordensgeistliche umgebracht. Zudem wurden 13 Bischöfe ermordet. In bestimmten Regionen, insbesondere in Katalonien, war die gegen die Mitglieder des Klerus gerichtete Gewalt besonders blutrünstig. In der nordaragonesischen Diözese Barbastro wurden knapp 90% des Weltklerus umgebracht, in Lérida 2/3, in Tortosa an die 62 und im benachbarten Segorbe über 55%. Der Gewalt fielen in der republikanischen Zone jüngsten Schätzungen zufolge insgesamt etwa 50.000 Menschen zum Opfer. Diese Zahl ist zweifellos gewaltig, doch zeigt sich, dass die während der Franco-Diktatur angegebenen wesentlich höheren Zahlen deutlich nach unten korrigiert werden mussten. Ein völlig anderes Bild präsentierte sich indes in den baskischen Provinzen. Diese waren zu Bürgerkriegsbeginn zweigeteilt. Während sich die Garnisonen in Álava, wo der Karlismus stark verwurzelt war, dem Aufstand angeschlossen hatten, waren die Provinzen Gipuzkoa und Biskaya der Republik gegenüber loyal geblieben. Diese Loyalitätsbekundung war allerdings innerhalb der baskischen Nationalisten alles andere als unumstritten gewesen, einte doch den Karlismus und den baskischen Nationalismus eine katholisch-konservative Grundhaltung. Im Baskenland kam es in der Folge auch zu keinen Vorkommnissen, die mit jenen in allen anderen republikanischen Landesteilen vergleichbar waren. Kirchenschändungen im großen Stil blieben aus, und während Gottesdienste andernorts verboten worden waren, fand hier unverändert ein reger Kirchgang statt. Wenngleich linke Parteien auch in den baskischen Provinzen damit begannen, soziale Umgestaltungen vorzunehmen und es auch im Baskenland zu Morden kam, gelangte die Revolution aufgrund des Widerstands der konservativen baskischen Volkspartei PNV jedoch nicht zur Entfaltung. Der Umfang der Gewaltakte blieb deutlich hinter den Erscheinungen im übrigen republikanischen Herrschaftsgebiet zurück. Die militärische Verteidigung wiederum oblag zunächst ausschließlich den schwachen linksgerichteten Milizen, da sich der PNV geweigert hatte, Truppen gegen die heranrückenden Einheiten Molas in Stellung zu bringen. Dies allerdings hatte zur Folge, dass bereits Mitte September 1936 San Sebastian an die Aufständischen fiel und die Truppen rasch bis zu Biscaya heranrückten. Der PNV beabsichtigte nämlich zunächst eine neutrale Haltung einzunehmen, was sich allerdings aufgrund der rasanten Gewalteskalation und Kompromisslosigkeit der Kriegsparteien als illusorisch erweisen sollte. Nach kontroversen Beratungen entschloss sich der PNV schließlich wegen des in Aussicht stehenden Autonomiestatuts zur Loyalität gegenüber der Zentralregierung, zumal klar war, dass bei einem Sieg der Nationalisten der Traum der Eigenständigkeit geplatzt wäre. Mit der Verabschiedung des Autonomiestatuts für das Baskenland Anfang Oktober 1936 erhob schließlich auch der PNV die Waffen zur Verteidigung der republikanischen Ordnung. Mit der Bildung einer von baskischen Nationalisten geführten Regierung entstand allerdings eine paradoxe Situation. Der Präsident des Baskenlandes, José Antonio Aguirre, wäre in anderen republikanischen Gegenden aufgrund seiner konservativ-katholischen Einstellung ohne jeden Zweifel den Gewaltexzessen zum Opfer gefallen. Und gerade die Religionsfrage sollte von Anfang an auf dem Bündnis zwischen dem PNV und der Zentralregierung lasten. Der Justizminister Manuel de Irujo, Mitglied des PNV, scheiterte kläglich daran, die Religionsfreiheit und die Beziehungen zum Vatikan wiederherzustellen. Und entgegen der Situation an allen anderen Fronten standen sich hier auf beiden Seiten bekennende Katholiken gegenüber. Ein Problem nicht nur für die der Republik treu gebliebenen Basken, sondern vor allem für die aufständischen Nationalisten und die sie unterstützende nationale Kirchenführung, die den Waffengang als Kreuzzug gegen den Atheismus definierten. Angesichts dieser Situation kann es nicht erstaunen, dass sich sogar der Vatikan und Italien im Einklang mit Teilen des PNV für einen Sonderfrieden stark machen sollten, ohne allerdings auf Resonanz bei Franco zu stoßen. Die Verfolgung von baskisch-nationalistischen Priestern, von der bis zu ein Drittel des Klerus betroffen gewesen sein soll und die bereits in der Anfangsphase des Krieges zu 16 Erschießungen führte, machte diese spezifisch baskische Problematik auf besonders tragische Weise sichtbar. Der PNV begann nach der Schaffung einer baskischen Regierung auch eine de facto Unabhängigkeit in die Tat umzusetzen. Dies war umso leichter möglich, als keine Landverbindung zum zentralen republikanischen Herrschaftsgebiet in der Mitte und im Osten Spaniens bestand. Dieses Vorgehen führte aber insbesondere im Hinblick auf die militärischen Kommandofragen zu erheblichen Reibungen mit der Zentralregierung. Nicht zuletzt, nachdem die baskischen Nationalisten für ein freies Baskenland und nicht für die Madrider Ordnung zu Felde zogen, forderte Aguirre ein unabhängiges Kommando über die baskischen Truppen. Diese Kompetenzstreitigkeiten werden auch dafür verantwortlich gemacht, dass das Baskenland schlecht mit Waffen versorgt war und über keinerlei erwähnenswerte Luftstreitkräfte verfügte. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 176. Eine Niemandsland-Produktion, 2020. Literaturangabe. Ich verlas ein Kapitel aus dem Buch »Der Spanische Bürgerkrieg – Geschichte eines europäischen Konflikts« von Carlos Collado Seidel. Erschienen im CH Beck Verlag München, 2006. Carlos Collado Seidel lehrt als Privatdozent neuere Geschichte an der Universität Marburg. No pasarán. Pasaremos. Notícies de Barcelona a Niemands Land. Die Barcelona Nachrichten für die Woche vom 21. bis zum 28. September 2020. Beginnen wir mit einer Nachricht zum Thema Kurzarbeit in Barcelona. 90% aller in der Hotelbranche Beschäftigten in Barcelona sind im sogenannten ERTE, der spanischen Kurzarbeitergeldregelung. Expediente de Regulación Temporal de Empleo heißt das Konstrukt. Ein Drama, unhaltbar. Seit dem Bürgerkrieg habe es dergleichen nicht gegeben. Das äußerte am Mittwoch der Präsident des Hotelfachverbandes von Barcelona. Aufgrund der Corona-Pandemie seien 75% aller Hotels und Pensionen in Barcelona geschlossen. Die restlichen 25 hätten nur eine Belegung von 10%. 33.500 im Hotelsektor Beschäftigte seien betroffen. Die Einnahmeverluste betrügen bisher 850 Millionen Euro und die Zukunft sehe düster aus, so Jordi Mestre, der Hotelfachverbandspräsident Barcelonas. Er fordert im Namen seines Verbandes ein Rettungspaket von mindestens 450 bis 500 Millionen Euro vom Staat. Die Gaudi-Kirche Sagrada Familia lebt schlechte Zeiten durch. Die Corona-Seuche hat auch den Traum der Junta Constructora, der Gaudi-Kirche Sagrada Familia hier im Zentrum von Barcelona, zunichte gemacht, nämlich schon im kommenden Jahr die Bauarbeiten an der monumentalen Kathedrale zu beenden und das Gebäude fertigzustellen. Jetzt rechne man frühestens 2026 damit, denn die Besucherzahlen seien um 94% eingebrochen und die Finanzierung dementsprechend ins Stocken geraten. Wohnhölle Barcelona. Während einer Zwangsräumung durch die Mossos d'Esquadra Polizei kam es am vergangenen Mittwoch zu einem ernsthaften Zwischenfall im Stadtviertel Sants. Ein 45-jähriger Mann, der wegen 14 Delikten bereits Polizei bekannt ist, trat mit einer Handgranate auf den Balkon der Wohnung und drohte damit, sie zu zünden und zu werfen. Die Polizei sperrte den Wohnblock weiträumig ab und evakuierte die Anwohner. Polizeiexperten traten dann in Verhandlung mit dem potenziellen Amokläufer, der nach 2 Stunden endlich aufgab und sich festnehmen ließ. Sprengstoffexperten der katalanischen Polizeieinheit TEDx schirmten die Granate zuerst ab, stellten fest, dass sie echt war, doch dann konnte man erleichtert feststellen, dass sie keine Sprengladung enthielt. Der Verhaftete und sein ebenfalls im kriminellen Milieu bekannter Zwillingsbruder hatten unter anderem am vergangenen 26. August einen Streifenpolizisten mit einem Messer bedroht. Die Zwangsräumung wurde auf richterlichen Beschluss durchgeführt. Bis zu 100 Personen strömten vor der Tür des Hauses zusammen, um die Räumung zu verhindern. Straßenraub immer kocht. Die Polizei verhaftete am Donnerstag einen stadtbekannten Intensivtäter, der innerhalb einer halben Stunde gleich 3 Rentnerinnen überfiel und ihnen Halsketten, Ohrringe und Armschmuck gewaltsam vom Körper gerissen hatte. Eine 91-Jährige, die vom Räuber zu Boden geschleudert wurde, alarmierte die Polizei. Ob der Täter bald wieder auf freiem Fuß sein wird, ist nicht sicher, aber bei dem Zustand der hiesigen Justiz ist das wahrscheinlich. Keine Küsse beim Sex. Das öffentliche Gesundheitsamt von Barcelona, Agencia Pública de Salud, das sowohl dem Rathaus als auch der Generalitat untersteht, hat vergangene Woche eine kleine Ratgeberbroschüre herausgegeben, um Zweifel beim Umgang mit dem Virus in Sachen Sex auszuräumen. Man solle Sex in großen gelüfteten Räumen oder im Freien vollführen und Küsse vermeiden. Auf Anfrage eines Journalisten von El País erklärte eine Sprecherin, dass man missverstanden worden sei. Man habe nicht zum Sex auf öffentlichen Straßen und Plätzen aufgerufen. Ein Umfrageergebnis. El Periódico de Catalunya hat seine Leser und Leserinnen Folgendes gefragt. Finden Sie die Amtsenthebung von Quim Torra wegen des Plakats am Gebäude der Generalitat übertrieben? Sie, ja, sagten 57,1%. Sie finden das übertrieben. No, nein, eine aber doch deutliche Minderheit von 42,9%. Bleiben wir beim Separatistenpräsidenten Torra. Der katalanistische Aktivist Torra, Präsident der Region Katalonien, lehnt sowohl einen Dialog mit der spanischen Regierung als auch die Ausrufung von Neuwahlen strikt ab. Vor seinen Anhängern und in den von ihm kontrollierten katalanischen Medien verkündete er am Donnerstag, dass Spanien unfähig sei, überhaupt irgendetwas zu reformieren, und drängt darauf, sich endlich von Spanien für unabhängig zu erklären und die Trennung praktisch jetzt schon zu vollziehen. Dabei erklärte er gegenüber dem Tribunal Superior von Katalonien, dem obersten Gerichtshof, dass er einer unterdrückten Minderheit angehöre, die diskriminiert werde. Allein aufgrund der Tatsache, dass er Katalane sei, würde er vom spanischen Staat ständig diskriminiert. Vergessen wir nicht, der Mann hat ein Monatsgehalt von fast 10.000 Euro, eine persönliche Polizeischutztruppe von ca. 100 Mann, mehrere Dienstautos, die Kontrolle über Radiosender, Fernsehstationen und Zeitungen. Eine erstaunliche Art, sich unterdrückt zu fühlen. Drogen-City Barcelona. Katalonien hat sich laut Angaben der autonomen katalanischen Polizei Mossos in den letzten Jahren in ein Hauptanbaugebiet von Marihuana in Europa entwickelt und jetzt als der Hauptexporteur für das rauscherzeugende Stinkekraut. Jetzt geht die Polizei verstärkt gegen das Vermögen und die Besitztümer der Hintermänner, Großdealer, vor. Der PAM wurde aktiviert. Der Plan de Acción Marihuana, das ist der Aktionsplan gegen Marihuana. Die Mossos haben darin eine spezielle Finanzbrigade gegründet, die an die Bankkonten und Immobilien der verhafteten Großdealer herangeht und diese beschlagnahmt. Ein Sprecher der DC, das ist die División de Investigación Criminal, erklärte, es gab Fälle, wo die Dealer nach jeder Polizeiaktion in Rekordzeit ihre Geschäfte wieder aufgebaut hatten, weil sie eben über riesige Finanzen verfügen. Das ist jetzt vorbei. Der Versuch, den Konsum in Cannabis-Clubs in Katalonien zu legalisieren, das aktuelle Gesetz hierzu wird im Moment vom Verfassungsgericht blockiert, sei gescheitert. Es habe nicht funktioniert, erklärte ein Sprecher der Mossos-Polizei. Mafia und organisierte Kriminalität aus verschiedenen Ländern hätten die Clubs genutzt, das heißt, wären nach Barcelona geströmt und hätten die Clubs genutzt, um sich ihrer Strukturen zu bedienen, um in Barcelona Drogengeld aus anderen Geschäften zu waschen und nicht nur Cannabis, sondern auch Heroin, Coca und so weiter zu verkaufen. Die letzten Ereignisse und Morde im Milieu hätten die Polizei alarmiert. Thema Vergangenheitsbewältigung. Die Namen von 1706 Personen, die zwischen 1936 und 1952 durch summarische Kriegsgerichtsprozesse exekutiert worden waren, stehen seit 2019 auf einer Gedenkmauer, die einer Exekutionswand nachempfunden wurde, am Camp de la Bota auf dem Platz des Forums. Jetzt wurde die Mauer für 18.000 Euro restauriert. Musik in der Stadt. Das international renommierte Sonar Musikfestival begann am vergangenen Freitag unter ungewöhnlichen und ich würde mal sagen leicht traurigen Pandemiebedingungen, zum größten Teil als Sonar Plus D CCCB. Im Juni musste das Festival abgesagt werden. Jetzt ist es zum großen Teil als Digitalereignis zu erleben. Treu seinem Motto Erforschung, Reflexion über und Experimentieren mit und von Klängen gab es am ersten Tag die digitalen Auftritte von Künstlern wie Arca, Carles Viarnes, I Alba, I G Corral aus Barcelona oder Ryoji Ikeda aus Tokio zu sehen. Zwei Tage währte das Ereignis. 140 Künstlerinnen und Künstler nahmen daran teil. Bedingungsloses Grundeinkommen. Die Promotoren der Renta Garantizada in Barcelona, des Grundeinkommens für Arme, kritisierten vergangene Woche die Anwendung bzw. Auslegung des einstimmig vom katalanischen Parlament verabschiedeten Gesetzes als unzureichend und leider exklusiv. 71% der Bedürftigen würden ausgeschlossen. Die Verantwortlichen in der Generalitat erklärten, man wolle versuchen, Nachbesserungen anzuwenden. Aufgrund der Daten des Departaments de Trabajo, Soziales und Familie der Generalitat handelt es sich bei den im Juli 2020 erfassten Menschen, die Anrecht hätten auf das bedingungslose Grundeinkommen, um 86.014 Personen. Und erreicht insgesamt 136.598 Menschen. 35,19 Millionen Euro wäre hier der ausgegebene Betrag. Es sei die höchste Zahl seit Einführung des Gesetzes 2017. Feste feiern. Die Mersey-Feste stehen auf dem Programm. Der große Volkslauf der Mersey hatte dieses Jahr nur 1500 Teilnehmer, die in vier Gruppen von je 375 Läuferinnen und Läufern zeitversetzt losliefen. Eine Gruppe begann um 8, dann die nächste um 8.45 Uhr, 9.30 Uhr und 10.30 Uhr. Konzerte in Barcelona. Viele der seit März geschlossenen Konzerthallen und Säle in Barcelona sehen einer trüben Zukunft entgegen. Die große Mehrheit hat verkündet, dass man ab Jahresende schließen müsse, wenn es keine Wiedereröffnungen gäbe. Dies erklärte die ASACC, Association de Salles de Concerts de Catalunya, der katalanische Konzertsaalverband. Es gehe jetzt um einen Plan zur Abwicklung und Insolvenz der Unternehmen. Lluís Torrent, Geschäftsführer des Ratsmatats, erklärte, die Situation sei verheerend. Mit Unternehmen, die sich verschuldet hätten und ohne Perspektive je wieder öffnen zu können. Die Gefahr bestehe jetzt, dass internationale Investitionsfonds die Konzerthallen zu Schleuderpreisen aufkaufen können. Und die letzte Meldung betrifft die grüne Revolution hier in der Stadt, wie vor Jahren von Ada Colau verkündet. Wie in ihrer letzten Wahlkampagne versprochen, beabsichtigt Bürgermeisterin Ada Colau, die sogenannte grüne Revolution, Revolution Verde, hier in Barcelona weiterzutreiben. Die Stadt Barcelona pflegt und verwaltet 981 Hektar Grünfläche. 40 neue Gärten pro Legislaturperiode sind inzwischen hinzugekommen. Das ist die gute Nachricht. Die böse ist, es gibt einen Haken. Das Personal des städtischen Gartenbauamtes ist hier nicht proportional mitgewachsen. Vor 10 Jahren hatte Barcelona 1029 Gärtnerinnen und Gärtner. Die Zahl sank 2016 auf 900 und ist seit Colaus Mandat wieder leicht auf 970 angestiegen. Wie die Gewerkschaft CCOO bemängelt, hat man heute ein veraltetes Personal, zum Teil obsolete und umweltschädliche Maschinen und Fahrzeuge und ganz allgemein habe sich die Pflege und der Erhalt der Grünzonen verschlechtert. Der Direktor von Parks y Jardins, Herr Francesc Jiménez-Gussi, erklärte vergangene Woche, dass man versuche, mehr Personal einzustellen und die gekürzten Stellen zurückzubekommen. Doch sei alles natürlich eine Frage der Haushaltsfinanzen. 400 Personen seien zusätzlich nötig, um Erhalt und Pflege aller Grünanlagen in Barcelona zu garantieren. Die letzte Meldung in diesem Barcelona-Block betrifft die Straßennamen unserer Stadt. Straßennamen wie Almirante Aixada soll es bald in Barcelona nicht mehr geben. Zur Demokratisierung des öffentlichen Raumes werden die Namen von historisch wichtigen Frauen diejenigen von Generälen, Kriegshelden und zweifelhaften Größen ersetzen. Almiral Aixada soll durch den Namen der Aktivistin Emilia Llorca ersetzt werden. Jordi Rabassa, einer der Promotoren der Umbenennungsaktion, hat die Sache klar. Einer Straße einen Namen zu geben, ist immer ein politischer Akt eines bestimmten Willens. Ginge es um einen rein technischen Vorgang, dann würden wir die Straßen besser durchnummerieren. In Straße 1, 2, 3 und so weiter. 6 Straßen sind einstweilen zur Umbenennung vorgesehen. Ich nenne mal ein paar. Eine Straße, die ist im Eschample, die soll nach der Anarchistin der CNT FAI, Frau Concha Pérez Collado, Plaza de Concha Pérez Collado genannt werden. Hier in Ciudad Bella soll die Emilia Llorca Martín Straße hinkommen. In San Martí wird es die Irena Sendler Straße geben. Die Jardines de Isabel Domínguez Paniagua soll in San Andreu hinkommen. Und der Name der sozialen Kämpferin Teresa Bonanti Fabra wird ebenfalls in San Andreu einen Straßennamen bekommen. Und der Mirador de Consol Casals y Genover in Gracia soll ebenfalls umbenannt werden. Nur 15% aller Straßennamen in Barcelona sind weiblich und davon wiederum haben die meisten Namen von Heiligen, Aristokratinnen und Großbourgeoisfrauen. Wir wollen jetzt mehr Namen von Frauen aus dem Volk, die für die Freiheit gekämpft haben, das sagte der Präsident von Ponencia de Nomenclator. So, es ist jetzt kurz vor 3:30 am frühen Nachmittag hier in der gräflichen Stadt Barcelona. Die Sonne scheint wieder, das Wetter ist warm. Ins Studio hat es übrigens ordentlich reingeregnet heute. Als ich kam und schloss die Tür auf, da strömte mir das Wasser entgegen. Ich musste mich erstmal mit einem Mocho-Aufnehmer ins Studio durchkämpfen und mehrere Eimer wegbringen. Und dann, ja, dann konnte es endlich losgehen. Jo! Sturzbachartiger Regen krachte heute am frühen Mittag auf die Stadt nieder. Das Wasser rannte in Sturzbächen dann zum Meer hinunter, die Straße Via Laietana und alle Hügel und Abhänge und die Ramblas. Niemandsland 91.4 FM auf Contrabanda in Barcelona. Ein freies Radio für jedermann und jede Frau. Der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren lass die Winde los. Befiehl den letzten Früchten voll zu sein. Gib ihnen noch 2 südlichere Tage. Dränge sie zur Vollendung hin und jage die letzte Süße in den schweren Wein. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben. Wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben und wird in den Alleen hin und her unruhig wandern. Thank you. wenn die Blätter treiben. Die Katastrophen und vermischten Meldungen vom heutigen Montag, dem 21. September 2020 im Niemandsland. Geben wir zuerst einmal einen kleinen Überblick über die Lage in Spaniens Hauptstadt Madrid. Corona-Epidemie in Spanien, ein Kommentar von Frau Carmela Negrete. Madrids Regierung riegelt Arbeiterviertel wegen Corona-Pandemie ab. Bewohner protestieren gegen diskriminierende Maßnahmen. Es ist sinnbildlich für die Situation in Spaniens Hauptstadt. Am Sonntag musste das Königliche Theater in Madrid eine Aufführung wegen Protesten der Zuschauer in den oberen Rängen abbrechen. Sie sollten zu nah beieinander sitzen. Die oberen Plätze sind die günstigsten, also die billigsten. Auf den unteren, teuren, war das Einhalten des Sicherheitsabstandes möglich. Zeitgleich demonstrierten auf den Straßen tausende Bewohner der marginalisierten Arbeiterviertel den dritten Tag in Folge unter dem Motto »Für die Würde des Südens legen wir Madrid lahm«. Am Freitagabend hatte die Regionalpräsidentin Isabel Díaz Ayuso von der postfrankistischen Volkspartei PP rigorose Beschränkungen für mehrere Viertel, vor allem im Süden der Hauptstadt, verkündet, mit denen die weitere Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt werden soll. Seit Montag sind diese in Kraft. Sie betreffen mehr als 850.000 Bewohner von als arm und migrantisch geltenden Vierteln, in denen die Anzahl aktiver Corona-Fälle derzeit besonders hoch ist. Die Demonstranten, die sich bereits direkt nach der Ankündigung der neuen Auflagen versammelt hatten, kritisierten die Maßnahme als diskriminierend und rassistisch. »Wir sind Arbeiter, keine Gefangenen«, wandten sie sich gegen das Verbot, als Bewohner einer der insgesamt 37 betroffenen Zonen diese ohne Passierschein für die Arbeit zu verlassen. Auf die Straße gehen darf von nun an nur noch, wer zum Arbeitsplatz, zum Arzt, zur Apotheke oder zur Schule muss. Treffen von mehr als 6 Menschen sind verboten. Statt der Maßnahmen, die zunächst für die kommenden 14 Tage gelten und deren Einhaltung von rund 200 Polizisten kontrolliert werden soll, forderten die Protestierenden am Wochenende weniger Polizei und mehr medizinisches Personal. Zudem kritisierten sie die Situation an den Schulen, in denen die Klassen wegen Lehrermangels überfüllt sind. Für den öffentlichen Nahverkehr, auf den gerade die armen Bewohner Madrids täglich angewiesen sind, forderten sie eine regelmäßige Taktung. Die Situation in Madrid ist besorgniserregend, schreibt Frau Negrete. Ein Drittel aller wegen Covid-19 in Spanien stationär behandelten Patienten liegt derzeit in den Krankenhäusern der Hauptstadt. Am Sonntag wurden im Land 4.697 Neuinfektionen registriert, davon allein 1.553 in Madrid, wo in den letzten 7 Tagen 144 Personen an dem Coronavirus starben, beziehungsweise mit dem Coronavirus starben. Da gibt es ja einen Unterschied. Im Vergleich zum Frühjahr, als die Pandemie in Spanien ihren ersten Höhepunkt erlebt hatte, sterben derzeit weniger Menschen mit Covid-19. Das liegt einerseits daran, dass sich insbesondere Jüngere anstecken, zudem haben sich die Behandlungsmöglichkeiten mittlerweile deutlich verbessert. Am Montag traf sich Ministerpräsident Pedro Sánchez von der sozialdemokratischen PSOE mit Regionalpräsidentin Ayuso, wobei der Premier die neue Strategie der Zentralregierung angesichts der steigenden Fallzahlen erläuterte. Statt wie im Frühjahr den Gesundheitsnotstand auszurufen, solle auf eine engere Kooperation mit und mehr Selbstbestimmung der einzelnen Regionen gesetzt werden. Auf die soziale Katastrophe, die die Corona-Pandemie für große Teile der Bevölkerung bedeutet, ging Sánchez hingegen nicht ein. Dazu passt, dass auch das vor 3 Monaten als zentrale Hilfe für die Bedürftigsten eingeführte sogenannte Grundeinkommen schlicht nicht funktioniert. Von den rund 900.000 eingegangenen Anträgen sind bislang lediglich 86.000 bewilligt worden. Das liegt insbesondere an der Verwaltung, die wegen Personalmangels bisher nicht in der Lage war, die Anträge zu bearbeiten. In den armen Vierteln von Madrid warten nun viele eingesperrt auf ihr Geld aus dem Grundeinkommen. Eine andere Front, an der es keine Ruhe gibt, ist die Terrorfront. Es geht mal wieder um die Mohammed-Karikaturen. Die Personalchefin von Charlie Hebdo ist nach Morddrohungen an einen sicheren Ort gebracht worden. Die Satirezeitschrift hatte erneut die Mohammed-Karikaturen gedruckt, nach denen es 2015 zum Anschlag kam. Marika Brett, Personalchefin der französischen Satirezeitschrift Charlie Hebdo, musste nach Morddrohungen ihr Zuhause verlassen. Sie wurde von der Polizei in Sicherheit gebracht. Ich hatte 10 Minuten, um zu packen und mein Zuhause zu verlassen, berichtete sie in der jüngsten Ausgabe des Wochenmagazins Le Point. Das sei sehr heftig gewesen, sagte sie. Doch seien die in der vergangenen Woche eingegangenen Drohungen konkret genug gewesen, um sie ernst zu nehmen, sagte Brett. Seit Anfang September läuft der Prozess gegen 14 mutmaßliche Helfer der beiden Attentäter, die im Januar 2015 bei einem Anschlag auf die Redaktion von Charlie Hebdo 12 Menschen getötet hatten, darunter einige der bekanntesten Karikaturisten Frankreichs. Die Attentäter hatten ihre Tat mit den Karikaturen begründet. Die Zeichnungen zeigen unter anderem den Propheten Mohammed mit einer Bombe auf dem Kopf anstelle eines Turbans. Anlässlich des Prozessbeginns druckte die Satirezeitschrift erneut die Mohammed-Karikaturen nach, durch die sie zur Zielscheibe der Islamisten geworden war. Daraufhin gab es Proteste in Pakistan, Iran und anderen islamischen und islamistischen Ländern. Auch die Terrororganisation Al-Qaida drohte laut Experten mit einem erneuten Anschlag. Brett sprach von einem überwältigenden Hass rund um Charlie Hebdo. Dass sie ihr Zuhause nun in aller Hast verlassen musste, zeige, welchem beispiellosen Druck die Mitarbeiter des Magazins ausgesetzt seien. In ihre alte Wohnung werde sie nicht mehr zurückkehren. Eine Meldung aus Berlin und Peking. China wirft dem Westen Doppelmoral vor. Der chinesische Botschafter in Deutschland, Wu Ken, hat die Kritik der Europäischen Union und Deutschland an der Menschenrechtspolitik Chinas mit deutlichen Worten zurückgewiesen. Wir sind der Meinung, dass man vor allem seine eigenen Hausaufgaben machen sollte, statt die anderen mit erhobenem Zeigefinger zu belehren, sagte er in einem Interview der deutschen Presseagentur und verwies auf Probleme mit Rechtsradikalismus, mit Rassismus und mit Antisemitismus in Deutschland. Das kritisierte Sicherheitsgesetz für Hongkong verteidigte Wu und verglich es mit dem deutschen Strafgesetzbuch. Er warf der deutschen Politik auch Doppelmoral bei der Bewertung der Proteste Oppositioneller in Hongkong vor. Als vor wenigen Wochen Demonstranten versucht hätten, zum Reichstagsgebäude vorzudringen in Berlin, sei das bei allen politischen Parteien und den Medien in Deutschland auf Kritik gestoßen. Übernachten in Protestcamps ist erlaubt. Karlsruhe. Im Rechtsstreit um Auflagen für die Proteste gegen den Weiterbau der A49 im Dannenröder Forst haben Umweltaktivisten vor dem Bundesverfassungsgericht einen Teilerfolg gegen das Regierungspräsidium Gießen erzielt. Laut einer Mitteilung des obersten deutschen Gerichts vom Dienstag ist ab dem 24. September das Übernachten in Protestcamps erlaubt. Am Montag hatte die Polizei im Dannenröder Forst eine Sitzblockade gewaltsam aufgelöst. Das Presseteam der dort Aktiven warf den Beamten vor, dabei Beteiligte verletzt zu haben. Es sprach von einer Kopfverletzung, einer blutigen Nase und einer Hüftprellung. Eine Person sei ohnmächtig geworden. Bleiben wir bei dem Thema Danny. Umweltschützer und Umweltschützerinnen besetzen einen Wald, der einer Autobahn weichen soll. Die Rodung kann jederzeit beginnen. Ein langer Artikel und viele Informationen befinden sich auf der Homepage des Greenpeace-Magazins. Die Polizei hat heute Morgen ab 10 Uhr mit der Räumung von Barrikaden im Dannenröder Forst begonnen, schrieb das Magazin am 16.09.2020. Auf Twitter wurden Bilder von handgreiflichen Auseinandersetzungen zwischen Einsatzkräften und Aktivisten veröffentlicht. Die Klimaschützerinnen berichteten zudem von Festnahmen. Gegenüber hessischen Medien erklärte das für den Autobahnbau zuständige Unternehmen Degis, dass nur Barrikaden auf den Waldwegen geräumt werden sollen, damit notwendige Zufahrts- und Rettungswege frei bleiben. Aktivistinnen sehen die heutige Räumung als Wegbereiter für die Auflösung der gesamten Besetzung. Im Wald bei Dannenroth herrscht seit Wochen Aufregung. Denn in den kommenden Wochen beginnt die Rodungssaison und es könnten die letzten Tage des 250 Jahre alten Buchenmischwaldes sein. Schon jetzt dröhnen Polizeihubschrauber über dem Wald, rüsten sich die Umweltschützerinnen für die anstehende Räumung. Für Oktober hat die zuständige Baugesellschaft Degis den Beginn der Fellarbeiten im Dannenröder Wald angekündigt. Die Aktivistinnen gehen davon aus, dass die Räumung der Besetzung jeden Tag beginnen kann. Denn im Forst am Rand der Kleinstadt Homburg, 35 Kilometer nordwestlich von Gießen entfernt, eskaliert derzeit ein seit 4 Jahrzehnten schwelender Streit. Es geht dabei um den geplanten Streckenausbau zwischen Kassel und Gießen, 87 Kilometer Autobahn. Der letzte Teilabschnitt führt auch durch den 250 Jahre alten Dannenröder Wald, ein Wasserschutzgebiet, das rund 500.000 Menschen mit Trinkwasser versorgt. Wie schon im Hambacher Forst, der dem Braunkohletagebau weichen soll, wogegen schon seit 2012 protestiert wird, wollen einige Naturschutz- und Klimaaktivistinnen auch den Dannenröder Wald mit allen Mitteln vor der Abholzung bewahren. Der Autobahnausbau spaltet die Region. Viele Anwohnerinnen hoffen, dass die neue Autobahn die Verkehrslage in den umliegenden Dörfern entspannt. Und auch die ansässige Industrie, darunter Ferrero, ja, die mit dem Küsschen, der größte Arbeitgeber der Gegend, wünscht sich eine bessere Anbindung. Doch Umwelt- und Klimaschützerinnen haben die Rodung intakter Wälder zugunsten von Autobahnen für unzeitgemäß erklärt. Es kann nicht angehen, dass in Zeiten der Klimakrise, wo ein Dürrejahr auf das nächste folgt und die ganze Welt brennt, hier ein gesunder Wald und ein intaktes Wasserschutzgebiet zerstört werden soll. Das sagt die Aktivistin Joschik dem Greenpeace-Magazin. Die junge Frau, die wie fast alle Aktivistinnen nicht mit vollem Namen genannt werden möchte, ist seit einem Jahr Teil der Besetzung. Wie viele ihrer Mitstreiterinnen verbindet auch sie den Erhalt des Waldes mit der Forderung nach Klimaschutz und einer Mobilitätswende. Unter dem Motto Wald statt Asphalt protestiert mittlerweile ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis gegen die geplante Rodung. Naturschutzverbände wie der Bund, NABU, Greenpeace und Robin Wood unterstützen den Widerstand. Seit November 2019 sind in den Baumkronen der Buchen in 25 bis 20 Metern Höhe Baumhäuser gebaut worden aus Bauholz, Paletten und Planen. Vom Boden aus sind sie im dichten Blätterdach zunächst gar nicht zu entdecken. Laut Angaben der Aktivistinnen sollen es mittlerweile rund 50 Häuser sein. Bis zu 100 Menschen halten sich derzeit im Wald auf, um ihn vor den Baggern und Sägen zu bewahren. Mit Solarzellen versorgen die Besetzerinnen sich mit Strom, sie waschen sich im Fluss und containern ihr Essen in den Supermärkten der umliegenden Dörfer. Was noch bis Juli ein beschauliches Lager im Wald war, könnte aber bald schon zum Schauplatz handfester Auseinandersetzungen mit der Polizei werden. Baumbesetzung gegen die A49. Umweltaktivisten haben am Dienstag im Wald bei Dannenroth direkt an der Kreisgrenze Bäume besetzt. Ihre Baumhäuser haben sie in den Kronen jahrhundertealter Bäume errichtet, in schwindelerregender Höhe. Die Bäume stehen genau auf der geplanten Trasse der A49. Die Waldaktivisten wollen so den Weiterbau der Autobahn mit allen Mitteln stoppen. Denn theoretisch sind seit gestern Baumfällungen erlaubt. Auch falls die Polizei das Camp räumen will, werden sie nicht freiwillig gehen, kündigten sie an. Wenn wir jetzt nicht handeln und hier Widerstand leisten und uns eben auch diesen Repressionen aussetzen und dieser Wald gerodet wird, wie einer von vielen, dann sind wir eben irgendwann in einer Zukunft, in der wir keinen lebensfähigen Planeten mehr haben. Und Repressionen sind nicht schön, aber diese Zukunftsaussicht ist für mich noch viel schlimmer. Und genau das, diese Natur, die wir jetzt hier noch haben, zu sehen, gibt auch total viel Kraft, um zu sagen, dafür kämpfen wir und wir möchten es gerne erhalten. Ja. Zu wichtig sind Luca und den anderen der wertvolle Waldbestand im Trinkwasserschutzgebiet. Und mit ihren Forderungen sind sie nicht allein. Anwohner, die seit Jahren gegen die A49 durchs Glätal demonstrieren, unterstützen die Baumbesetzer. Scheinbar aus reiner Verzweiflung. Ohne diese Kräfte hätte ich die Hoffnung fast aufgegeben, aber jetzt wird es regional, überregional bekannt und das ist absolut wichtig. Alle Medien müssen präsent sein und müssen uns unterstützen in diesem wahnsinnigen Vorhaben eines Irrwegs. Und die A49 ist ein Irrweg. Von Anfang an. Viele Anwohner zeigen sich solidarisch mit den Baumbesitzern und begutachteten gestern die waghalsigen Konstruktionen im Dannenröder Forst. So wie Barbara Schlemmer, Sprecherin der Grünen in Homberg-Ohm. Ich finde die Aktion gut, weil damit darauf aufmerksam gemacht wird, was hier für eine Naturzerstörung geplant ist. Und von daher, wir haben ja selber schon viele Demos gemacht, um darauf hinzuweisen, finde ich jetzt diese Aktion, solange sie friedlich bleibt und sie im Rahmen gesetzlicher Bestimmungen bewegt, finde ich die durchaus gut. Ja, auf jeden Fall. Ja. Eine Meldung aus Hamburg. Die IG Metall fordert die Vier-Tage-Woche. IG Metall-Chef Jörg Hoffmann will die von ihm ins Gespräch gebrachte Vier-Tage-Woche zum Thema der bevorstehenden Tarifrunde machen. Eine Verkürzung der Arbeitszeit wäre ein geeignetes Mittel, um die Beschäftigten vor weiteren Stellenstreichungen und Kostensenkungsprogrammen in der Krise zu bewahren, sagte Hoffmann am Dienstag in Hannover. Nach den ersten Reaktionen auf seinen Vorschlag gehe er davon aus, dass das Modell von den Unternehmern mitgetragen werden könnte. Man werde sich bei der Frage des Lohnausgleichs ordentlich streiten. Eine Horrormeldung von der Corona-Front. In den USA gibt es mittlerweile mehr als 200.000 Covid-19-Tote. Welch ein Massensterben. Die Zahl der in den USA mit Covid-19 Gestorbenen hat einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters zufolge am Dienstag die Marke von 200.000 übersprungen. Derzeit kommen den Zählungen zufolge etwa 800 Verstorbene pro Tag hinzu. Damit sind die USA gemessen an den offiziellen Daten anderer Länder das weltweit am stärksten betroffene Land. Die Zahl der positiv auf Corona getesteten US-Bürger stieg zuletzt um rund 44.000 auf 6,87 Millionen. Viele Beobachter hatten zu Beginn der Pandemie vorausgesagt, dass die Zahl von 200.000 Toten in den USA wohl nicht überschritten werden wird. US-Präsident Donald Trump hatte Mitte April erklärt, in seinem Land werde es maximal 65.000 Covid-19-Tote geben. Anfang Mai hatte er dann von maximal 100.000 gesprochen. London. Nach Aussagen eines Neuropsychologen ist der im Gefängnis sitzende WikiLeaks-Gründer Julian Assange akut suizidgefährdet. Der Psychologe Michael Koppelman bezeugte am Dienstag vor dem Londoner Gericht Old Bailey, dass der 49-Jährige an klinischer Depression leide und das Selbstmordrisiko steigen würde, sollte eine Auslieferung unmittelbar bevorstehen. Koppelman hat Assange seit Mai 2019 etwa 20 Mal im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh besucht. Vor dem Londoner Gericht läuft derzeit die Anhörung zum US-Antrag auf Auslieferung des gebürtigen Australiers. Die US-Justiz will an dem Journalisten wegen der Veröffentlichung von US-Kriegsverbrechen im Irak und in Afghanistan ein Exempel statuieren. Bei einer Verurteilung in allen Anklagepunkten drohen ihm bis zu 175 Jahre Haft. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Sozialleistungen kürzen, Löhne senken und Leute entlassen. Was für ein schöner Sonntag. Thema UN-Generalversammlung. Kubas Präsident kritisierte dort den Kapitalismus. New York. Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel hat am Dienstag darauf aufmerksam gemacht, dass der Kapitalismus die Folge der Corona-Pandemie verschlimmert. Die multidimensionale Krise, die sie ausgelöst hat, zeigt deutlich den tiefgreifenden Fehler der entmenschlichenden Politik, die um jeden Preis von der Diktatur des Marktes auferlegt wird, sagte er in einer Videoansprache bei der Generaldebatte der Vereinten Nationen. Das Virus unterscheidet zwar nicht zwischen Armen und Reichen, seine verheerenden wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen bekämen auf der ganzen Welt aber die am meisten gefährdeten Menschen am stärksten zu spüren. Díaz-Canel betonte die Hilfe, die kubanische Medizinerteams in 39 Ländern und Gebieten im Kampf gegen die Pandemie leisteten. Das Gesundheitssystem des sozialistischen Karibikstaates sei auf die Krise gut vorbereitet gewesen, trotz der Wirtschaftsblockade der USA gegen Kuba, die immer aggressiver wird. Hilfe, Planet Erde. Das Meereis in der Arktis schrumpft dramatisch. Boulder. Das Meereis in der Arktis ist auf die zweitniedrigste Ausdehnung seit Beginn der Messungen vor 40 Jahren geschrumpft. Mit 3,74 Millionen Quadratkilometern sei in der vergangenen Woche wahrscheinlich das Minimum für dieses Jahr erreicht worden, teilte das Nationale Schnee- und Eisdatenzentrum NSIDC der USA in Boulder im Bundesstaat Colorado am Montag Ortszeit mit. NSIDC-Chef Mark Cerisi sagte: "Wir steuern auf einen saisonal eisfreien arktischen Ozean zu. Die verheerenden Auswirkungen der Klimakrise können bald nicht mehr aufgehalten werden." Eine Meldung aus der Türkei, Istanbul. Die türkischen Behörden sind erneut gegen angebliche Unterstützer des in den USA lebenden Predigers Fethullah Gülen vorgegangen. Insgesamt 55 Verdächtige seien festgenommen worden, darunter 27 Anwälte, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag. Die türkische Führung macht die Bewegung um Gülen für den Putschversuch im Juli 2016 verantwortlich. Thema Kriegsgefahr. USA verlegen Truppen nach Litauen. Vilnius. In Litauen wird nach Regierungsangaben im November ein neues Kontingent an US-Truppen mit Kampffahrzeugen und Militärtechnik eintreffen. Die Soldaten sollen die Einheiten ersetzen, die Anfang September für militärische Übungen in das baltische EU- und NATO-Land verlegt wurden, wie das Verteidigungsministerium in Vilnius am Dienstag mitteilte. Die Truppen sollen als Teil der US-Operation Atlantic Resolve bis Ende Juni auf dem Militärstützpunkt Pabrade in der Nähe der Grenze zu Belarus stationiert werden. Diese Übungen der US-Truppen in Litauen sind vorgeplant und stehen nicht im Zusammenhang mit irgendwelchen Ereignissen in der Region, hieß es in der Mitteilung. Auch der US-Botschafter in Litauen, Robert S. Gilchrist, betonte bei einem gemeinsamen Truppenbesuch mit dem litauischen Verteidigungsminister Raimundus Karoblis: "Ich möchte Ihnen versichern, dass diese Übungen einem vorgegebenen Zeitplan folgen und nicht die jüngsten Veränderungen der Lage in der Region widerspiegeln." Siehe, ich wusste, es sind solche, die nie den gemeinsamen Gang lernten zwischen den Menschen, sondern der Aufgang in plötzlich entatmete Himmel war ihr erstes. Der Flug durch der Liebe Jahrtausende ihr nächstes, unendliches. Ehe sie noch lächelten, weinten sie schon vor Freude. Ehe sie noch weinten, war die Freude schon ewig. Frage mich nicht, wie lange sie fühlten. Wie lange sah man sie noch? Denn unsichtbare sind unsägliche Himmel über der inneren Landschaft. Eines ist Schicksal. Da werden die Menschen sichtbarer, stehen wie Türme, verfallen. Aber die Liebenden gehen über der eigenen Zerstörung ewig hervor, denn aus dem Ewigen ist kein Ausweg. Wer widerruft, jubel. Wer widerruft, jubel. Hello to everybody out there. You're listening to Niemann's Land. 91.4 FM Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Dass Sie mir alles erzählen, was in der Unfallnacht passiert ist. Und die letzte Viertelstunde widmen wir wie immer dem Kino bzw. dem Film. Diese Woche möchte ich Ihnen eine Fernsehserie vorstellen, die relativ neu ist und die ich mir angesehen habe. Es gibt davon 5 Kapitel, die sich unbedingt lohnen. Die Serie heißt Tschernobyl. Es handelt sich um eine US-amerikanisch-britische Miniserie. Ja, ich höre schon. Wie kommen die Amis darauf, einen Reaktorunfall in der Ukraine oder im Sowjetimperium zu verfilmen? Aber die haben das toll gemacht. Der Sender HBO steckt dahinter. Die Serie wurde übrigens vor einem Jahr von Mai bis Juni ausgestrahlt. Im deutschsprachigen Raum war sie vom 14. Mai bis zum 11. Juni beim Sender Sky Atlantic HD zu sehen. Und mittlerweile gibt es natürlich auch eine DVD, Blu-ray, alles verfügbar. Es war gar nichts Heiles mehr an Tschernobyl. Erfreulicherweise kann ich Ihnen mitteilen, dass die Lage in Tschernobyl stabil ist. Was die Strahlung betrifft, offenbar entspricht das einer Röntgenaufnahme des Brustkorbs. Nein! Sie haben es mit etwas zu tun, das noch nie zuvor auf diesem Planeten passiert ist. Wir stellen die Telefone ab, halten Falschinformationen im Zaum. Schöpfer der Serie ist Craig Mazin und Regie führt Johan Renck. In den Hauptrollen sind Stellan Skarsgård, Emily Watson und Jared Harris zu sehen. Die bisher wichtigste Auszeichnung für die Serie war der Golden Globe, den Tschernobyl 2020 in der Kategorie Beste Miniserie oder Fernsehfilm erhielt. Ich möchte, dass Sie mir alles erzählen, was in der Unfallnacht passiert ist. Glauben Sie, die richtigen Fragen liefern Ihnen die Wahrheit? Es gibt keine Wahrheit. Der Unfall und seine Auswirkungen, selbst unsere Maßnahmen. Einfach alles. Wahnsinn. What a good we did. Der Inhalt ist wirklich ein Kracher, ein Hammer. Die Serie zeigt nämlich die Folgen der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl im April 1986 und stützt sich dabei weitgehend auf reale Gegebenheiten. Zentrale Figur ist der Wissenschaftler Valery Legasov, der von der Regierung als Experte nach dem Unglück hinzugezogen wird und damit die Verantwortung für die Reaktion auf das Unglück übertragen bekommt. Am 26. April 1988 nimmt Valery Legasov eine Anzahl Tonaufnahmen auf, in denen er Anatoli Djatlov für die Katastrophe von Tschernobyl verantwortlich macht und Djatlovs geringes Strafmaß anprangert. Nachdem er die Aufnahmen außerhalb seiner Wohnung versteckt hat, erhängt sich Legasov. Genau 2 Jahre und einen Tag früher beobachtete Lyudmila, die schwangere Frau des Feuerwehrmannes Wassily Ignatenko, in Pripyat eine Explosion im Kernkraftwerk Tschernobyl. Im Kontrollraum von Block 4 des Kraftwerks ignoriert in dem Moment Djatlov die Einschätzung von Akimov, Toptunov und anderen Untergebenen, die erkennen, dass der Reaktor explodiert ist. Der Reaktorkern liegt frei, brennt und lässt sich unter keinen Umständen kontrollieren. Nachdem die Feuerwehr an den Ort des Geschehens gerufen wurde, sieht Ignatenko einen anderen Feuerwehrmann einen Geröllblock Graphit aufheben. Kurz danach erleidet dieser Feuerwehrmann nukleare Verbrennungen an seiner Hand. Viktor Bjuchanow und Nikolai Fomin erhalten einen Bericht von Djatlov, aber Falschinformationen und übermäßiges Vertrauen in das Design des RBMK-Reaktors verleiten Djatlov und das lokale Leitungskomitee von Pripyat, den Vorfall gegenüber Moskau herunterzuspielen. Djatlov erkrankt an der akuten Strahlenkrankheit und Anatoli Sitnikov, der auf der Gefährlichkeit des Vorfalls bestanden hat, wird auf das Dach des Reaktors geschickt, um sich noch einmal zu vergewissern. Er erhält eine tödliche Dosis. Auf Geheiß von Michail Gorbatschow wird Legasov von Boris Schabina mit dem Vorsitz des Untersuchungskomitees des Unfalls beauftragt. Mehr erzähle ich jetzt nicht. Schaut euch diese Serie unbedingt an. Sie ist großartig, sie ist atemberaubend, sie ist beängstigend gut. It doesn't matter. What does matter is that to them justice was done. See, a just world is a sane world. There was nothing sane about Chernobyl. I'm pleased to report that the situation in Chernobyl is stable. In terms of radiation, I'm told it's the equivalent of a chest X-ray. No, Chernobyl is on fire. And every atom of uranium is like a bullet, penetrating everything in its path. Metal, concrete, flesh. Now Chernobyl holds over 3 trillion of these bullets. Some of them will not stop firing for 50,000 years. In den Rollen kurz glänzend Jared Harris als Valery Legasov, der Hauptdarsteller. Stellan Skarsgård spielt den Minister für Industrie, Tscherbina, und eine großartige Emily Watson, die Nuklearexpertin Ulana Chomyuk. Weitere Rollen haben Jesse Buckley als Lyudmila Ignatenko, Adam Negaitis als Vasily Ignatenko und viele, viele andere mehr. Tell me how to put it out. You are dealing with something that has never occurred on this planet before. Cut the phone lines. Das war's für heute im Niemandsland. Ich hoffe, die Serie wird Ihnen genug Angst machen, dass Sie ab jetzt gegen Atomkraft protestieren und alternative Energiequellen fordern und dafür sorgen, dass die bestehenden Atomkraftwerke abgebaut werden. Sie haben vielleicht mitbekommen in der Presse und in den Medien, im Moment weiß man immer noch nicht, wohin mit dem ganzen atomaren Abfall, der aus den schon bestehenden Atomkraftwerken anfällt. und sich staut und für die nächsten 10.000 Jahre die Menschheit beschäftigen wird. Also sehr teure Entsorgungsmaßnahmen über Jahrhunderte, über Jahrtausende erfordern wird. Und nach alternativen Energiequellen sorgen und darauf bestehen, dass unsere Regierungen dieses gefährliche Zeug vorerst nicht mehr und nie mehr benutzen werden. Der Planet hat schon genug Gift- und Gefahrenquellen, um diese nicht auch noch länger ertragen zu müssen. Liebe Freundinnen und Freunde eines freien Radios, liebe Hörerinnen und Hörer von Niemandsland, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche, eine erfolgreiche Woche. Bleiben Sie gesund und genießen Sie das Leben und alles, was damit zu tun hat. Unser Podcast wird ab Mittwoch, Donnerstag, Freitag irgendwann im Internet sein. Da finden Sie diese Sendung und können nachhören. Gehen Sie einfach zu www.niemandsland.contrabanda.org. Jo. Agur, adeu, tschüss. The spread of misinformation. What will happen to our boys? The pain is unimaginable. In 3 days to 3 weeks, you're dead. You can see him, and you cannot touch him. Do you understand? What happened on the night of the accident? Asking the right question will get you the truth. There is no truth. What happened then? What happened after? All of it. All of it. Madness. Contrabanda? Niemandsland? Hallo? Was? Sie schon wieder? Ich hab Ihnen doch gesagt, wir wollen Ihre Millionen nicht. Ich bin die Hure an der Bar, die ich vor 100 Jahren war. Ich bin, was du vergessen hast, der ausgestorbene Palast. Der Mond bin ich, der dich verzehrt. Ich bin die Nacht, die wiederkehrt. Ich war, ich werde sein, ich bin die maulbeerfarbene Negerin. Ich bin das Rauschgift, dass du rauchst, und der Strom, den du verbrauchst, das Meer, das dir zu Füßen scheut. Ich bin der Hund, der von dir träumt, der Tropfen, dem du hängst, der Haufen Geld, an den du denkst. Ich war, ich werde sein, ich bin die maulbeerfarbene Negerin. Ich bin das Auge, das dich sieht, die Zarin, die vor dir hinkniet, das Fleisch, das du zu Abend isst. Ich bin dein Abgott und dein Mist. Ich bin dein Engels und dein Marx. Ich bin der Deckel deines Sargs. Ich bin, ich werde sein, ich war die Fledermaus in deinem Haar, die Fledermaus in deinem Haar, die Fledermaus in deinem Haar. Estem escoltant Niemandsland. Un programa no només en llengua alemana. A Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM. Yeah.